Modelltest 1 Hörverstehen Teil 1 Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören diese Texte nur einmal. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim Hören R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt zuerst die Aufgaben Nummer 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Hören Sie nun die Interviews. Unser heutiges Thema ist die Mode. Wir stellten jungen Leuten die Frage, ist modische Kleidung für dich wichtig? Hören Sie nun die Meinungen von einigen Jugendlichen. Nummer 41 Mode interessiert mich nicht. Sicher, ich ziehe mich gerne toll an und habe meinen eigenen Geschmack. Aber nicht immer entsprechen die Klamotten, die ich gerade trage, der aktuellen Mode. Wichtig ist, dass mir gefällt, was ich anhabe. Die Meinung der Modemacher ist mir da egal. Nummer 42 Ich kleide mich modern, das macht mir Spaß. Dabei versuche ich, möglichst Sachen zu kaufen, die nicht jeder anhat. Das ist gar nicht so einfach. Wenn ich dann aber von den anderen angeschaut werde, genieße ich es. Deshalb gebe ich für moderne Klamotten relativ viel Geld aus. Nummer 43 Ich pfeife ganz einfach auf die Mode. Ich ziehe mich an, wie es mir passt und wie ich mich wohlfühle. Ich schäme mich zum Beispiel nicht, mit einer Trainingshose und mit einem Hawaii-Hemd rumzulaufen. Mir gefällt das. Und wenn jemandem mein Kleidungsstil nicht passt, ja also, dann kann er ja wegsehen. Nummer 44 Ob modische Kleidung für mich wichtig ist? Na, das ist doch nicht zu übersehen. Ich gehe mit der Mode. Wenn eine Hose nicht mehr in ist, werfe ich sie eben weg. Vielleicht glauben die anderen, dass ich da eine Fanatikerin bin, aber das ist mir egal. Ich kleide mich gern gut und vor allem modisch. Nummer 45 Also, bis vor kurzem machte ich jede Mode mit, weil meine Mutter mir noch meine Klamotten bezahlte. Jetzt habe ich aber einen Job gefunden und muss meine persönlichen Wünsche selbst bezahlen. Naja, und da denke ich eben zweimal drüber nach, ob ich mir eine Markenjeans kaufe. Modische Kleidung ist einfach zu teuer, da spare ich dann lieber und kaufe mir meine Jeans auf dem Markt. Modelltest 1 Hörverstehen Teil 2 Sie hören nun ein Gespräch. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören diesen Text zweimal. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim ersten Hören oder danach R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben Nummer 46 bis 55. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt das Gespräch. Wir von Radio Florian wollten gern wissen, wie junge Leute auf dem Land leben. Dazu sind wir nach Anklam gefahren, einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern, nicht weit von Berlin. Wir sprachen dort mit Conny, einer 17-jährigen Schülerin, über ihre Stadt und das Leben der Jugendlichen. Conny, guten Tag. Hallo. Würdest du uns erstmal kurz deinen Heimatort beschreiben? Ja, was gibt es da schon groß zu sagen? Anklam liegt 170 Kilometer nördlich von Berlin. Es hat 18.000 Einwohner, eine Hauptstraße und 642 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, die ich fast alle kenne. Wo trefft ihr euch denn? Was könnt ihr in eurer Freizeit unternehmen? Naja, Freizeitangebote gibt es so gut wie keine. Der einzige Jugendclub hat nur dienstags und donnerstags ein paar Stunden geöffnet. Dann gibt es noch ein Mini-Schwimmbad, aber da gehen nur Kinder hin. Was macht ihr denn so an den Wochenenden? Da gibt es verschiedene Treffpunkte, zum Beispiel den Marktplatz, die Bushaltestelle oder Onkel Ben, eine Kneipe für Jugendliche. Da trifft man jede Menge Gleichaltrige. Das ist ja recht wenig Abwechslung. Wird es euch da nicht manchmal langweilig? Eigentlich schon. Aber mein Freund, der ist schon 19, der hat ein eigenes Auto. Damit können wir in andere Dörfer in der Nähe fahren, mal in eine Disco gehen, im Sommer zum Schwimmen an die Ostsee fahren oder auch mal ein Rockkonzert besuchen. Na, dann geht es ja. Mir persönlich gefallen aber viele Dinge auf dem Land. Die Natur ist einfach toll, man kann so schön spazieren gehen. Findest du denn am Landleben gar nichts gut? Doch, man kann reiten und viele Sachen draußen machen. Man muss nur Ideen haben. Nur wenn man selbst kreativ ist, ist es hier nicht langweilig. Man hört ja oft, dass Jugendliche auf dem Land nicht so gut informiert sind. Ach, das stimmt nicht. Wir haben ja den Computer, das Internet und natürlich Satellitenfernsehen. Gibt es denn hier in der Nähe eine Schule? Nee, in der Nähe nicht. Ich muss 45 Minuten mit dem Schulbus fahren. Manchmal nervt mich das, aber das ist eben normal. Ich habe auch ein Moped, aber das benutze ich nur für kürzere Strecken. Hast du denn schon Pläne für die Zukunft? Also, bald bin ich ja mit der Schule fertig. Es ist noch nicht sicher, was ich dann mache. Studieren wahrscheinlich nicht. Eher eine Lehre. Aber mein ganzes Leben will ich natürlich nicht hier verbringen. Ich möchte was sehen von der Welt. Sicher gehe ich erstmal nach Berlin. Aber später möchte ich nach Amerika. Das ist mein Traum. Sind denn deine Eltern damit einverstanden? Sie haben eigentlich nichts dagegen. Zu Zeiten der DDR hatten sie im Beruf weniger Stress und haben sich öfter mal mit mir unterhalten. Jetzt haben wir weniger Kontakt, denn manchmal müssen sie auch am Wochenende arbeiten. Und wenn nicht, dann ruhen sie sich von ihrer anstrengenden Arbeit aus. Aber sie wollen schon, dass ich es einmal besser habe als sie.

Weitere Informationen können Sie anfordern bei Kurhaushotel Travemünde, Außenallee 10, 23570 Lübeck-Travemünde, Telefon 04502 8810, Telefax 04502 74437. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 60. Hören Sie jetzt den Text. Beim Einkaufen im Supermarkt hören Sie folgende Durchsage. Nutzen Sie heute unsere ganz besonderen Angebote. Italienische Erdbeeren, sonnengereift, 500 Gramm Schale, 1,50 Euro. Fleischwurst mit Knoblauch, 250 Gramm, nur 1 Euro. Kronenpilsener oder Exportbier, Kasten mit 20 Flaschen a 0,5 Liter, heute zum Preis von 7,65 Euro. Heka Gewürzketchup, Flasche 2,49 Euro. Dalli Vollwaschmittel. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Ende des Modelltests 1. Modelltest 2. Hörverstehen Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören diese Texte nur einmal. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht. Wenn ja, markieren Sie beim Hören R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt zuerst die Aufgaben Nummer 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Hören Sie nun die Interviews. Diesmal wollten wir wissen, was Teenager in den Ferien tun. Wir sprachen mit jungen Leuten aus ganz Deutschland darüber. Hören Sie hier einige Äußerungen. Nummer 41. Ich fahre mit Freunden 3 Wochen lang zum Camp nach Österreich. Wir nehmen 2 Zelte mit, da passen 4 Personen rein. Dann campen wir direkt am See. Mein Freund Andreas und ich, wir wollen Wanderungen machen und die Natur ansehen. Die anderen 2 möchten eher schwimmen gehen. Manchmal unternehmen wir auch nichts und hängen einfach nur rum. Wir machen jedenfalls nur das, was uns Spaß macht. Nummer 42. In den Ferien? Da fahre ich mit meinen Eltern auf die Kanarischen Inseln. Das machen wir schon seit Jahren. Mir macht das viel Spaß, denn ich treffe immer nette Leute im Hotel. Mit denen verbringe ich die meiste Zeit. Ich sehe meine Eltern nur zum Frühstück. Das Hotel bietet für die jungen Leute ein volles Programm. Es wird nie langweilig. Nummer 43. Wir fahren in den Sommerferien immer nach Spanien. Dort haben wir ein Haus und die meisten unserer Verwandten leben in der Nähe. Totale Freizeit habe ich dort aber nicht. Ich muss immer etwas helfen. Entweder machen wir etwas im Haus oder ich muss bei Nachbarn helfen. Ich fahre eigentlich ganz gern nach Spanien, denn die Leute sind da viel herzlicher als in Deutschland. Das Wetter und das Essen sind auch viel besser. Nummer 44. Ja, also, ich fliege nach Amerika, um dort zu arbeiten. Na, und natürlich lerne ich so auch gleich Land und Leute kennen, denn ich war noch nie dort. Ich habe einen Job als Fußballtrainer in einem Sommercamp. Da zeige ich amerikanischen Kindern 4 Wochen lang, wie man Fußball spielt. Hier in Deutschland habe ich nämlich schon meine Trainerlizenz gemacht. Nummer 45. Erstmal bleibe ich z'Haus. Ich muss nämlich für die Schule lernen. Puh, meine Noten sind wirklich nicht berühmt. Aber langweilig ist es eigentlich nicht. Ich treffe nämlich die Leute aus meiner Clique, die nicht weggefahren sind. Wir gehen in die Stadt zum Bummeln oder auch ins Schwimmbad. In den letzten 2 Wochen der Ferien kann ich dann meistens mit meiner Schwester wegfahren. Dieses Jahr vielleicht nach Südfrankreich. Mal sehen. Modelltest 2. Hörverstehen Teil 2. Sie hören nun ein Gespräch. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören diesen Text 2-mal. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht. Wenn ja, markieren Sie beim ersten Hören oder danach R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben Nummer 46 bis 55. Sie haben dazu 1 Minute Zeit. Hören Sie jetzt das Gespräch. Heute haben wir in unserem Magazin einen ganz besonderen Gast zu Besuch. Die bekannte Modedesignerin Donatella Versace, zurzeit hier in München für eine Modenschau. Wir begrüßen Sie ganz herzlich, Donatella. Guten Tag. Donatella. Sie sind nicht nur eine der bekanntesten Modemacherinnen, sondern auch Ehefrau und Mutter. Außerdem sieht man Sie auf vielen Partys und Veranstaltungen. Wie schaffen Sie das bloß? Oh, ich bin einfach sehr diszipliniert. Wenn ich richtig überlege, bin ich sehr deutsch. Zum Glück brauche ich nur 4 bis 5 Stunden Schlaf, um fit zu sein. So stehe ich um 7 Uhr auf, gehe ins Fitnessstudio und frühstücke dann mit meinen Kindern. Danach fahre ich ins Büro. Aha. Und wie sieht ein normaler Arbeitstag dort aus? Also, erstmal werden Skizzen von den neuen Modellen gezeichnet. Dann müssen Stoffe und Farben ausgewählt werden. Das sind hauptsächlich meine Aufgaben. Und dann geht's ans Nähen. Das mache ich natürlich nicht selbst. Na, und das Ergebnis sehen Sie ja dann in den Geschäften. Woher nehmen Sie denn eigentlich immer wieder neue Ideen? Vieles stammt aus der Musikszene und oder aus Filmen. Aber ich reise auch viel in die Weltstädte, London und New York zum Beispiel, und suche dort nach neuen Trends auf der Straße. Donatella, Sie haben eigentlich alles. Erfolg, Reichtum, Freunde, Familie. Bleiben da noch Wünsche offen? Erstmal muss ich sagen, ich bin wirklich sehr dankbar für alles, was ich habe. Aber ich arbeite auch hart dafür. Keiner hat mir etwas geschenkt. Viele Menschen sehen nur die Modeschau, die Partys und den Spaß, aber nicht den Stress. Was für Stress? Nun, alle 6 Monate finden Modeschauen statt. Das ist immer ein Gefühl wie früher in der Schule, als man vom Lehrer abgefragt wurde oder einen Test schreiben musste. Immer wieder prüfen die Zuschauer unsere Arbeit und man muss jedes Mal etwas Neues zeigen und sich auch fragen, ist das wirklich gut genug? Wo haben Sie denn gelernt, sich selbst gegenüber so kritisch zu sein? Also eigentlich ist meine Mutter dafür verantwortlich. Sie war eine sehr strenge Frau. Sie war selbst berufstätig und sagte mir immer wieder, dass ich lernen muss, mich nur auf mich selbst zu verlassen. Sie sagte auch, dass ich erst die Schule beenden und einen Job finden sollte, bevor ich heirate. Sie haben ja 2 Kinder. Erziehen Sie die auch so? Ich versuche Ihnen beizubringen, dass die Familie sehr, sehr wichtig ist. Außerdem sollen Sie gute Manieren lernen und nicht denken, dass Sie etwas Besonderes sind. Wirklich, ich versuche Ihnen ein ganz normales Leben zu bieten. Und ich glaube, das schaffe ich auch ganz gut. Stört es Ihren Ehemann nicht, wenn Sie dauernd unterwegs sind? Ständig Partys, ständig attraktive Männer? Nein, gar nicht. Oft kommt er mit. Wenn ich allein ausgehe, macht ihm das nichts aus. Wir sind glücklich verheiratet und haben volles Vertrauen zueinander. Und es ist doch ganz klar, dass er nicht immer Lust hat, mich auf allen Reisen oder Modenschauen zu begleiten. Na, dann wünschen wir Ihnen auch weiterhin viel Erfolg, Donatella, und bedanken uns für das Interview. Ja, danke. Tschüss. Hören Sie nun das Gespräch noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Modelltest 2. Hörverstehen Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Sie hören diese Texte 2-mal. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim ersten Hören oder danach R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 56. Hören Sie jetzt den Text. Sie hören im Kaufhaus folgende Durchsage. Liebe Kundinnen und Kunden, wir möchten Sie um Ihre Aufmerksamkeit bitten. In der Sportabteilung wurde eine schwarze Damentasche gefunden. Die Tasche ist an der Kasse im Erdgeschoss bei Frau Schmitz abzuholen. Ich wiederhole. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 57. Hören Sie jetzt den Text. Auf einem Schweizer Bahnhof hören Sie folgende Durchsage. Achtung, Achtung! Der Nahverkehrsschnellzug von Zürich nach Bern steht auf Gleis 4. Planmäßige Abfahrt 19.50 Uhr. Die Reisenden werden gebeten, einzusteigen. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 58. Hören Sie jetzt den Text. Beim Einkaufen im Kaufhaus Nordstadt hören Sie folgende Durchsage. In unserer Sportabteilung gibt es heute Sonderangebote für wunderbare Wandertage. Wanderrucksäcke Walklight 35, Volumen ca. 35 Liter, von 59 Euro jetzt herabgesetzt auf 35 Euro. Herrenwanderschuhe Mittenwald, Größe 8 bis 12, von 139 Euro herabgesetzt auf 89 Euro. Schlafsäcke Campstar, Länge 2,30 Meter, Breite 85 cm, Gewicht 1700 Gramm, nur noch 23 Euro statt 38. Kommen Sie in die Sportabteilung im dritten Stock. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 59. Hören Sie jetzt den Text. Sie hören im Radio den Veranstaltungskalender für das Wochenende. Hoffen wir auf gutes Wetter, denn am Wochenende locken zahlreiche Wanderveranstaltungen. In Weichring wird am 15.05. Start 12 Uhr und am 16.05. Start 16 Uhr 10 bis 20 Kilometer gewandert. Außerdem gibt es eine 26 Kilometer lange Radwanderstrecke. Gestartet wird jeweils in der Nähe des Sportgeländes SV Weichering. Anmeldungen sind bis kurz vor dem Start möglich. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 60. Hören Sie jetzt den Text. Sie möchten gern ins Kino gehen und rufen bei der Programmdurchsage im Roxy-Kino an. Unser Programm in der Woche vom 5. bis zum 11. Oktober. Lola rennt. Vorstellungen täglich 17.15 Uhr, 19.45 Uhr, 22 Uhr, Saal 3. Auf die stürmische Art. Täglich 15 Uhr, 17.30 Uhr, 20.15 Uhr, 23 Uhr, sonntags auch 11.30 Uhr, Saal 7. Ein wahres Verbrechen. 20 Uhr. 22.45 Uhr, täglich außer Donnerstags, Saal 1. Marrakesch, 15 Uhr, 17.30 Uhr, 20 Uhr, freitags und samstags auch 22.30 Uhr, Saal 4. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Ende des Modelltests 2.

Hörverstehen Teil 2. Sie hören nun ein Gespräch. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören diesen Text 2-mal. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim ersten Hören oder danach R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben Nummer 46 bis 55. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt das Gespräch. Heute sind wir zu Besuch in einem ganz besonderen Haus im Berliner Stadtteil Schöneberg. Es handelt sich um ein Jugendmuseum. Wir sprachen mit Hanna, die zusammen mit einer Kollegin den Besuchern hilft, sich im Museum zurechtzufinden. Hanna, was ist das Besondere an diesem Museum? Ja, also wir wollen, dass die Besucher mehr über die Geschichte der Stadt und ihrer Stadtteile erfahren. Kinder und Jugendliche wollen wir zum Experimentieren einladen. So ist es ausdrücklich erlaubt, alle Gegenstände anzufassen und aktiv zu werden. Was können die Besucher denn hier alles machen? Naja, wenn sie kommen, gehen wir zuerst in die gelben Räume. Hier geht es ums Sammeln, Bewahren, Entdecken und Forschen. Dann geben wir Ihnen erstmal eine Gebrauchsanweisung, einen Notizblock und einen Bleistift in die Hand. Jeder kann sich die Kisten hier ansehen. Es gibt insgesamt 54. Und die Nummer aufschreiben, wenn der Inhalt der Kiste besonders interessant erscheint. Im Keller findet man dann noch mehr Kisten zu einzelnen Themen, die teilweise noch unerforscht sind. Was ist denn in den Kisten drin? Das ist so. Jede Kiste hat ihr eigenes Thema, zum Beispiel woher kam das Licht? Oder eine wahre Räubergeschichte. Manchmal stehen auch 2 oder 3 Kisten zum gleichen Thema direkt nebeneinander. Beispielsweise die, die das Leben aus einer Zeit vor und um 1900 zeigen. Da gibt es Dinge, die einem bekannt vorkommen, andere sind einem ganz fremd oder man findet sie vielleicht sogar komisch. Wir haben zum Beispiel Bilder und viele Sachen, die zeigen, wie die Menschen damals gelebt haben. Die reichen Leute hatten Dienstmädchen zu Hause und ihre Kinder hatten teures Spielzeug. Aber wenn die Familie arm war, dann spielten die Kinder auf der Straße oder in Hinterhöfen mit Glaskugeln. Ich sehe, ihr habt ja auch eine Kleiderkammer. Ja, natürlich. Da gibt es verschiedene historische Kostüme, die man auch anprobieren darf. Aber viele finden auch Hippie-Kleidung aus den 60er Jahren interessant oder alte Röcke und Hosen, die man so um 1920 getragen hat. Das hört sich ja lustig an. Ja, schon. Es gibt aber auch andere Kisten, die sind weniger lustig. Wenn man zum Beispiel die Erzählungen und Briefe von den Leuten liest, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Da waren Kleider kein Thema. Da ging es nur ums Überleben. Kann man in der Ausstellung noch mehr tun, außer Sachen anfassen, sehen und ausprobieren? Na, sicher. Wir haben bestimmte Räume. Das sind die weißen mit Materialien zum Malen, Basteln und Bauen. Da hat man die Möglichkeit, selbst etwas zum Thema einer Kiste herzustellen. Vielleicht sogar eine eigene Kiste zu basteln. Eure Besucher sind sicher begeistert. Klar, vor allem Jugendliche. Die kommen hier in Kontakt mit einer Stadt- und Kulturgeschichte, die ihnen ganz fremd ist. Die können sich kaum vorstellen, dass der Stadtteil Schöneberg, in dem das Museum liegt, vor 100 Jahren noch ein Dorf war. Gibt es denn auch Informationsveranstaltungen? Also zu unseren Aktivitäten zählen auch kulturelle Veranstaltungen. Wer Lust hat, kann sich im Museumsbüro Bücher ausleihen und lesen. Außerdem beraten wir Institute und Schulen bei der Durchführung von Geschichtsprojekten. Wirklich ein tolles Angebot. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Nicht zu danken. Tschüss. Hören Sie nun das Gespräch noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Modelltest 3. Hörverstehen Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Sie hören diese Texte 2-mal. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim ersten Hören oder danach R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 56. Hören Sie jetzt den Text. Im Radio hören Sie das Reisemagazin mit Tipps und Informationen. Zu einem gemütlichen Familienurlaub lädt Rieden am Forgensee im Allgäu ein. Im Frühjahr können Feriengäste nicht nur die Rad- und Wanderwege erkunden, sondern auch eine Bootsfahrt unternehmen. Die Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau sowie barocke Kirchen können besichtigt werden. Frühlingsangebote samt Ortsprospekt sind erhältlich beim Verkehrsamt. Lindenweg 4, 87669 Rieden. Telefon 08362 37025. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 57. Hören Sie jetzt den Text. Auf dem Flughafen hören Sie folgende Durchsage. Achtung, Achtung! Lufthansa LH495 nach Düsseldorf. Der Flug wird sich wegen starker Schneefälle auf dem Düsseldorfer Flughafen voraussichtlich um 2 Stunden verspäten. Die Passagiere werden gebeten, sich am Schalter der Lufthansa zu melden. Achtung! Passagiere der Olympic Airways, Flugnummer OA4593, erhalten Ihr Gepäck nicht an der Gepäckausgabe E35, sondern an der Gepäckausgabe E29. Ich wiederhole. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 58. Hören Sie jetzt den Text. Sie wollen heute Abend gern ins Kino gehen und rufen bei der Programmansage an. Wir begrüßen Sie bei der automatischen Programmansage der Komet-Kinobetriebe für die Woche von Donnerstag, den 3. Juni, bis einschließlich Mittwoch, den 9. Juni. Es laufen Filmstudio Atrix, Mittenstraße 6, Auf der Spur, ab 6 Jahren, täglich 17 Uhr, 19 Uhr und 21 Uhr. Donnerstag, Freitag und Samstag auch 23 Uhr. Atlantis Theater, Greifenwaldstraße 15. Das neue Glück, ab 16 Jahren. Täglich 18 Uhr, 20 Uhr und 22 Uhr. Samstag und Sonntag auch 24 Uhr. Kinothek, Am Warsteiner Platz. Überraschung im Dunkeln. Ab 18 Jahren. Täglich 17.45 Uhr, 19.15 Uhr und 21.30 Uhr. Wenn Sie Karten bestellen wollen, werden Sie nach dieser Ansage nach 15 Uhr automatisch weiterverbunden. Vielen Dank, Ihr Komet-Kinoteam. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 59. Hören Sie jetzt den Text. Sie rufen im Hotel Rex an, um nach dem Weg dorthin zu fragen. Also Sie gehen jetzt die Schillerstraße immer geradeaus bis zur ersten Ampel. Da biegen Sie rechts ab und gehen weiter bis zur Nikolaikirche, das sind vielleicht so 30 Meter bis dahin. Wenn Sie da links abbiegen, kommen Sie in die Malergasse. Auf der rechten Seite, Nummer 7, liegt das Hotel Rex gegenüber der Apotheke Medicus. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 60. Hören Sie jetzt den Text. Im Radio hören Sie folgenden Werbespot. Möbelmaler. Das moderne Einrichtungshaus lädt Sie ein zum großen Einkaufssonntag. Wir zeigen Ihnen die neuesten Wohntrends. Und natürlich berät Sie unser geschultes Personal in allen Wohn- und Einrichtungsfragen. Am 16. Mai erwarten wir Sie von 13 bis 18 Uhr in unserem Einrichtungshaus am Stephansplatz. Für unsere kleinen Besucher ist in einer Spielecke gesorgt und für die Großen gibt es viele, viele Überraschungen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Ende des Modelltests 3. Modelltest 4. Hörverstehen Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören diese Texte nur einmal. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim Hören R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt zuerst die Aufgaben Nummer 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Hören Sie nun die Interviews. Unser heutiges Thema ist die Technomusik. Nicht alle jungen Leute scheinen davon begeistert zu sein. Hören wir dazu einige Meinungen. Nummer 41. Heute komponiert man in ein paar Minuten die Musik am Computer. Techno ist einfach langweilig. Der Text besteht auch nur aus 2-3 Sätzen, die ständig wiederholt werden. Und das noch nicht mal mit einer Originalstimme, sondern am Computer mit einer Mickey-Maus-Stimme. Nein, das ist nichts für mich. Nummer 42. Also mir geht diese angeblich tolle Musik auf die Nerven. Dauernd dieses Bum Bum, das hält doch kein normaler Mensch aus. Mein Bruder hört immer solchen Quatsch. Das ist ja gar keine Musik mehr. Da schreien nur irgendwelche Leute alle 10 Sekunden Yeah. Davon wird man doch auf Dauer blöd. Nummer 43. Techno ist viel mehr als Computermusik. Um ein solches Musikstück zu machen, braucht man manchmal Jahre. Da steckt mehr Arbeit drin als in einem normalen Lied mit Gitarre zum Beispiel. Da kann man doch nicht von Maschinenmusik sprechen. Mir gefällt auch, dass man die Stimmen am Computer verändern kann. Außerdem bringt Techno viele tausend Menschen zusammen, zum Beispiel auf der Love Parade in Berlin. Unser Motto? We are one family. Nummer 44. Ich finde Techno doof. Das ist Maschinenmusik. Volksmusik gefällt mir viel besser. Und wenn man selber singt und musiziert, klingt alles viel schöner. Ich spiele selber Flöte und ich habe schon oft Leuten damit Freude bereitet. Von Techno wird man doch nur aggressiv und blöde. Nummer 45. Also, jedem gefällt eben was anderes. Ich finde, jeder darf seinen eigenen Geschmack haben. Da muss man schon tolerant sein. Und in einer Disco kann man schließlich keine Volksmusik oder vielleicht klassische Musik hören, oder? Wenn man tanzen will, dann ist dieser schnelle, aggressive Rhythmus genau das Richtige. Modelltest 4. Hörverstehen Teil 2. Sie hören nun ein Gespräch. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören diesen Text zweimal. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim ersten Hören oder danach R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben Nummer 46 bis 55. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt das Gespräch. Wir wollten gern wissen, was Jugendliche heute über den Computer denken. Dazu haben wir Thomas Baumann in unser Jugendmagazin hier im Studio eingeladen. Er hat in diesem Jahr beim Landeswettbewerb Jugend forscht den ersten Preis bekommen. Guten Tag, Thomas. Guten Tag. Wir gratulieren dir zu deinem Erfolg. Hat dir der Computer dabei eigentlich geholfen? Tja, also ich habe ja ein chemisches Experiment bei dem Wettbewerb vorgestellt, ne? Der Computer war mir dabei schon eine Hilfe, bei den Messungen, bei den Kurven und Diagrammen. Wenn ich daran denke, dass ich ohne Computer alles mit der Hand hätte zeichnen müssen, ich wäre wahrscheinlich heute noch nicht fertig. Seit wann beschäftigst du dich denn schon mit dem Computer? Ach, schon sehr lange. Mein Vater ist an der Universität, da arbeiten sie ja schon seit vielen Jahren mit dem Computer. Wir haben natürlich auch einen zu Hause. Da sitzt mein Vater oft davor und muss noch was für seine Arbeit machen. Ich bin praktisch damit aufgewachsen. Ja, und auf dem Gymnasium habe ich dann im Informatikunterricht gelernt, wie man mit dem Computer richtig umgeht. Manche Leute meinen, die Jugendlichen sitzen heute nur noch am Computer und haben keine anderen Interessen. Wie ist das bei dir? Ich weiß schon, wann ich das Gerät ausschalten muss. Am Wochenende sitze ich kaum davor. Da treffe ich nämlich immer meine Freunde und dann gehen wir zusammen irgendwo hin. Und für meine Hobbys nehme ich mir auch Zeit. Ich spiele nämlich gern Klarinette und Schach. Du surfst also nicht stundenlang im Internet? Nee, das benutze ich vor allem, um Informationen zu finden, die ich für die Schule brauche. Früher musste man stundenlang in einem Lexikon suchen. Das geht eben heute schneller. Gibt es auch Tage, wo du den Computer überhaupt nicht anstellst? Das eigentlich nicht. Nach der Schule gehe ich auf jeden Fall zuerst an den Computer, aber nur, um meine E-Mails zu lesen. Ich habe nämlich zurzeit eine Freundin in den USA. Die lebt dort als Austauschschülerin und wir schreiben uns regelmäßig. Aber das dauert ja nur ein paar Minuten. Gibst du viel Geld für Computerspiele aus? Also, manche Spiele sind schon wirklich toll. Andere wiederum sind nicht so gut. Ich überlege immer vorher, ob es sich ein Spiel lohnt oder nicht. Aber ich kaufe mir auch ab und zu mal eine Computerzeitschrift. In der berichten Pädagogen über Computerspiele. Die lese ich einmal im Monat, damit ich weiß, was es Neues gibt. Kannst du dir vorstellen, später beruflich etwas mit dem Computer zu machen? Also ich habe nicht vor, Tag und Nacht vor diesem Gerät zu sitzen. Ich will Chemie studieren. Klar, dass in diesem Bereich der Computer viele Aufgaben erledigen kann. Aber ich glaube sowieso, dass es bald keinen Beruf mehr geben wird, in dem man den Computer nicht braucht. Deshalb müssen auch die Mädchen ran an den Computer. Auch wenn viele immer sagen, sie verstehen nichts von Technologie. Welchen Tipp würdest du denn den Leuten geben, die sich nicht an den Computer trauen? Sie müssen einfach verstehen, dass eine Zukunft ohne Computer unmöglich ist. Sie sollten sich öfter mal an den Computer setzen, um die Angst vor dem Gerät zu verlieren. Dann würden sie langsam sehen, dass das ganz einfach ist. Thomas, vielen Dank für das Interview. Wir hoffen, dass du noch viele Preise gewinnst. Vielen Dank und tschüss. Hören Sie nun das Gespräch noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Modelltest 4. Hörverstehen Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Sie hören diese Texte zweimal. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim ersten Hören oder danach R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 56. Hören Sie jetzt den Text. Im Radio hören Sie eine Werbung für Zitronentabletten. Welche Wirkung haben die Tabletten? Die Schlanksensation durch Zitronentabletten. 15 Kilo weniger in 4 Wochen. Ein natürlicher Fettfresser für Eilige. Sie nehmen in kürzester Zeit Kilo um Kilo ab und haben schnell die Traumfigur, die Sie sich schon immer wünschten. Sie brauchen keine Diät zu machen und müssen auf nichts verzichten. Zu jeder Mahlzeit nehmen Sie einfach nur eine Tablette. Zu bestellen über unseren Info- und Bestellservice täglich von 8 bis 20 Uhr, Sonn- und Feiertags von 9 bis 19 Uhr. Notieren Sie sich unsere Hotline 0043 20 0103. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 57. Hören Sie jetzt den Text. Sie hören das Verbrauchermagazin im Radio. Wie viel kosten die Lebensmittel bei Shoppingbox? Und hier ein neuer Service für alle Berufstätigen. Die Shoppingbox. Sind Sie es leid, nach der Arbeit noch zum Einkaufen zu hetzen und dann vollkommen erschöpft zu Hause anzukommen? Jetzt können Sie per Telefon, Fax oder Internet Ihre Lebensmittel bestellen, die in kürzester Zeit ins Haus geliefert werden. Die Produkte sind garantiert nicht teurer als im Laden. Sie zahlen pro Monat nur 3 Euro für den Service. Informationen unter 007 30 40 bei der Shoppingbox GmbH Frankfurt. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 58. Hören Sie jetzt den Text. Sie fahren im Zug nach Hamburg. Wann kann man im Zug zu Mittag essen? Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass sich der Speisewagen am Ende des Zuges befindet. Ab 12.30 Uhr können Sie dort zu Mittag essen. Wir bitten Sie in diesem Fall, beim Schaffner einen Tisch zu reservieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und weiterhin eine angenehme Reise. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 59. Hören Sie jetzt den Text. Im Radio erfahren Sie vom Kinderflohmarkt. Was kann man dort unter anderem kaufen? Das Bayerische Rote Kreuz veranstaltet auch dieses Jahr wieder einen Kinderflohmarkt. Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher, elektronische Spiele und vieles mehr, neu oder gebraucht, werden zu Schleuderpreisen angeboten. Eine Kindercocktailbar erwartet Sie mit Erfrischungsgetränken und Eis. Am Samstag, den 15. Mai von 8 Uhr bis 16 Uhr erwarten wir Sie in Halle B auf dem Gelände des Arnulfparkes an der Hackerbrücke. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 60. Hören Sie jetzt den Text. Im Radio hören Sie einen Aufruf der Polizei. Was ist gestern Nacht passiert? Gestern Nacht wurde auf der Landstraße von München nach Bad Tölz ein 59-jähriger Mann angefahren und schwer verletzt. Der Fahrer fuhr weiter, ohne dem Opfer zu helfen. Das Auto ist nach Aussagen des Opfers ein blauer Audi und muss vorne rechts beschädigt sein. Wer den Unfall gesehen hat oder etwas über den Unfallwagen weiß, wird gebeten, sich möglichst schnell bei der Polizei zu melden. Ich wiederhole. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Ende des Modelltests 4.